ja ein Essay-Namen zum Beispiel. Ja. Und Essay-Namen, bei uns in Togo würde man sie sofort sagen, die Leute werden sie sofort die Bedeutung geben von Essay-Namen. Wenn du sie aber jetzt nicht weißt, wollen wir sie sagen Essay-Namen. Das heißt, bei uns sagen wir Essay-Namen in Flau. Flau ist ja die Grenze von, also ist in Ghana, ja. Und in Aflau sagen sie Essi-Namen zum Beispiel. Mhm. Wir wissen alle, dass Essi-Namen, also es gibt da ein I anstelle von E zum Beispiel. Und jeder versteht, worum es geht. Es geht darum, dass Gott mein Gebet gehört hat. Ganz einfach. Deswegen geht es eigentlich zu deinem Land da jetzt. Ja, ja, das schon. Aber eigentlich ist mein Vater auch Twi. Also der spricht auch mehr Twi als Elbe. Mhm. Aber mhm. Und ich glaube, Elbe kann ja auch gar nicht mehr so gut. Aber trotzdem... Okay. Komme ich auch aus dem Elbe-Stamm, also okay, aus beidem. So. Ja, jetzt lernst du Elbe, das ist schon etwas von, ein Teil von sie, oder wenn...